Frankenstein von Mary Shelley. Hörspielbearbeitung Nick McCarthy. Aus dem Englischen von Barbara Rojan Dijk. Regie Annette Kurt. Dritter Teil. Haben Sie jemals etwas so Beeindruckendes gesehen wie das Setzen des Großsegels? Wenn sich diese ungeheuren Leinwandmassen mit Wind füllen, ist das nicht prachtvoll? Doch, sicher, mein Freund. Sicher. Sie müssen meine Melancholie entschuldigen. Ich bin abgelenkt. Ich muss an das Ungeheuer denken, das ich erschaffen habe. Er ist seltsam, dieser Frankenstein. Er ist absonderlich. Starrt immer nur über das Wasser zum Backeis und der weißen arktischen Eisfläche hinüber. Wieso? Hat er dir was getan? Nein. Hat er irgendwem auf diesem Schiff etwas angetan? Nein. Was regst du dich also auf? Um ehrlich zu sein, er macht mir Angst. Er ist doch besessen, nicht ganz richtig im Kopf, wenn du mich fragst. Ich sage, wir sollten den Käpt'n bitten, ihn wieder abzusetzen. Der wird sterben. Na, könnte sein, könnte schon sein. Hey, Boris! Kennst du kein lustigeres Lied als das da? Die Leute sind nicht glücklich, Captain Bolton. Nicht glücklich? Warum nicht? Das Essen ist gut, es gibt genug Rum. Bei mir hat sich bislang noch keiner beschwert. Noch nicht. Aber sie werden es schon noch. Ich kenne die Anzeichen. Kleine Grüppchen in der Kombüse oder auf der Back oder in der wachfreien Zeit im Zwischendeck. Und Stille, wenn man auf dem Achterdeck an ihnen vorbeigeht. Es ist dieses Schweigen, das mir nicht gefällt. Geht es um unseren Gast? Ja. Seinetwegen könnten wir gezwungen werden, unsere Fahrt abzubrechen. Ich will nur darauf aufmerksam machen, Sir. Das ist alles. Das ist mir klar. Danke, Lieutenant. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich glaube, es ist noch zu früh, um etwas zu unternehmen. Vielleicht bekommen wir sein Bild zu sehen und setzen ihm seinen Wunsch gemäß ab. Wahrscheinlicher ist, dass er in einem baumwollenen Leichentuch mit einem Stich durch die Nase und einer Ankerkette an den Füßen über Bord geworfen wird. Es geht ihm nicht gut. Er unterhält sie, nicht wahr, Sir? Vielen von uns macht er Angst. Er weiß, eine gute Geschichte zu erzählen. Eine wahre oder eine erdichtete? Eines Tages werden Sie den Bericht lesen können, den ich geschrieben habe. Dann können Sie selbst entscheiden. Yes, Sir. Ich bitte Sie nur, Sir, dem, was ich Ihnen gesagt habe, Beachtung zu schenken. Behalten Sie es im Auge. Ich weiß es zu schätzen. Ich werde mich daran halten. Tun Sie es bitte auch. Ja, yes, Sir. Ich lege mich jetzt hin. Übernehmen Sie die nächste Wache? Lassen Sie mich gerade den Tagebuchbericht fertig schreiben. Dann löse ich Sie auf dem Achterdeck ab. Ja, yes, Sir. Er hat es mir gestern Abend erzählt. Frankenstein saß in der Kajüte und spielte mit dem Sextanten auf meinem Tisch, während er mir erzählte, dass das Geschöpf, welches er gemacht hatte, dieses lebende Ungeheuer, das er geschaffen hatte, von ihm verlangt habe, er solle ihm eine Gefährtin machen. Wie kannst du nur so... So wie die anderen sein. Welche anderen? Vorher. Bevor ich lernte, wie man spricht, ich konnte nur grunzen und stöhnen. Ich traf auf ein junges Paar. Sie waren in die Berge geflüchtet und lebten sehr ärmlich. Sie hatten den Vater der Frau bei sich aufgenommen. Sie liebten ihn. Ich versteckte mich in der Nähe ihrer Hütte. Ich beobachtete sie in der Nacht und am Tag. Ich lernte Wörter von ihnen, Bedeutungen. Ich wollte bei ihnen bleiben. Ich wünschte Gesellschaft. Vielleicht sogar Liebe. Dich lieben? Warum lebe ich? Warum löschte ich mich nicht selbst aus? In dem Augenblick, da du mir so sorglos das Leben gabst. Da wusste ich noch nicht, was für Wut und Kummer und Verzweiflung ich empfinden würde. Für das, was du empfindest, bin ich nicht verantwortlich. Doch, du hast mich erschaffen. Ich sah die Gesichter dieser armen Leute. Und ich wusste, wie mein Gesicht aussah und... Ich dachte, vielleicht sehen sie hinweg über das rohe Fleisch und die kurze Nase, die straff über meine Stirn gespannte Haut. Das pulsierende Hirn dort, wo die Knochen nicht ganz zusammengewachsen sind. Und die junge Frau sah mich, schrie und schrie. Und einen Augenblick lang wollte ich sie töten. Oh nein. Nein. Ich wünschte so sehr, dass sie meine Hand berühre. Dass sie mich ansähe. Wie sie den jungen Mann ansah. Nein. Nein. Ich beschloss erneut zu fliehen. Ich wurde gejagt, verfolgt, gehetzt, weil ich überall gehasst und verachtet werde. Aber ich wollte zu meinem Schöpfer, meinem Vater. Du hattest mich verlassen, da wusste ich, dass du mein Feind bist und es verlangte mich nach Rache. Ich kam zu deinem Haus in der Schweiz. Und er blickte einen Jungen. Jung. Hübsch. Dir sehr ähnlich. Mein geliebter Bruder. Was willst du von mir? Was kann dich bewegen, mich und die Menschen wieder zu verlassen? Ich habe deinen Bruder getötet, weil du mich verstoßen hast. Ich möchte nicht mehr töten. Und doch. Und doch. Wenn du mir keine Gefährtin erschaffst, die ebenso ist wie ich, dann schwöre ich dir, dass man sich vor mir wird hüten müssen. Ich weiß, wir werden Ungeheuer sein und von der Welt isoliert. Aber aus diesem Grund werden wir uns nur noch fester aneinander klammern. Schaff mir eine Frau. Jemanden, den ich lieben kann. Und der mich nicht verlässt. Oder der Tod soll sich am Blute deiner Freunde und Verwandten satt trinken bis ins zehnte Glied. Sag ja. Und ich schwöre dir, bei der Sonne und im Blau des Himmels, dass du uns nie wiedersehen wirst. Ja. Ja. Gut. Du sollst deine Gefährtin bekommen. Und es verschwand in den eisigen Nebeln der Berge. Ich ging durch das Tal zurück, einmal mehr zu den Schrecken des Leichenhauses verdammt. Ich wollte kein Mitleid, sondern nur, dass alles Erinnern und Fühlen aus mir herausgepresst würde, musste das alles noch einmal durchstehen. Ich musste meine geliebte Elisabeth und meinen Vater erneut verlassen und einen Ort finden, an dem ich von der Menschheit abgeschieden arbeiten konnte, denn ich wagte nicht, irgendjemandem anzuvertrauen, welch greuliche Dinge zu vollbringen ich im Begriff stand. Aber warum, Viktor? Sie kennen mein Interesse an den Wissenschaften, aber erklären Sie mir, warum Sie bereit waren, es erneut zu versuchen. Weil ich hoffte, dass es, wenn ich ihm seine Einsamkeit nehme, in Zukunft keinen Kontakt zu den Menschen mehr suchen würde. Ich konnte es nicht töten. Ich hatte es geschaffen. Ich mochte zwar seinen Tod wünschen, aber ihn selbst herbeiführen. Nein, nie. Aber jetzt jagen Sie es und wollen es töten. Jetzt habe ich keine andere Wahl mehr. Wenn ich doch bloß von meiner Arroganz, von meiner Suche nach der göttlichen Macht, Leben zu erschaffen gelassen hätte, davon den Geist und das Fleisch zusammenzubringen und aus diesem und jenem Teil etwas zusammenzufügen, menschenähnlich, aber doch kein Mensch. Wenn ich doch damals schon gesehen hätte, dass ich kein Recht zu solchem Tun hatte. Ich hatte kein Recht dazu, aber ich habe es nicht erkannt. Ich war so blind. Ach, ich verstehe das alles nicht, mein Junge. Ich wollte so, dass du bleibst. Ich dachte, du hättest vielleicht gute Gründe. Und doch scheinst du sehr unglücklich zu sein. Ich muss einige Studien zum Abschluss bringen, Vater. Aber das kannst du doch auch hier. Nein, das geht nicht. Da sind bestimmte Philosophen in Paris und Oxford, auch in Bonn und Dresden, mit denen ich sprechen muss. Und ich hatte so gehofft, dass du und Elisabeth, ihr zwei... Ich täte nichts lieber. Diese eine Reise ist wohl noch erforderlich, aber dann will ich mich liebend gern mit ihr zusammen für den Rest meines Lebens an diesem stillen Ort niederlassen. Ich verspreche es dir, Vater. Nun gut, mein Junge. Weiß Elisabeth von deinem Vorhaben? Ja. Es tut mir leid, dass ich dich enttäusche, Vater. Das kannst du gar nicht. Ich liebe dich, mein Junge. Das ist alles. Ich verstehe das nicht, Viktor. Ich verstehe das nicht. Es ist nicht für lange. Vielleicht 6 Monate, nicht länger. Warum? Ist es wegen etwas, was ich getan oder gesagt habe? Nein, oh nein, Liebste. Es ist etwas, was ich tun muss. Ein Versprechen, das ich gegeben habe. Wenn ich es nicht halten müsste, meinst du, ich würde mich auch nur einen Augenblick von dir trennen? Elisabeth, bitte. Glaub mir. Aber komm schnell nach Hause zurück. Ich liebe dich. Am Morgen danach brachen wir auf. Wir reisten ein Jahr lang umher und zogen Erkundigungen ein. Wir? Mein Vater und Elisabeth hatten Henri Clerval gebeten, mich zu begleiten. Um auf mich aufzupassen, nehme ich an. Ich musste mich eingehen, damit der Sache befassen. Eine Frau zu schaffen... erforderte weitere Forschung, neues Wissen. Die Universität von Leiden hat seit alters her auf dem Gebiet der Medizin... Also reisten wir durch Deutschland, die Niederlande, blieben einige Monate in London, verblieben in Oxford, Edinburgh... Ja, natürlich. Wir in London können Ihnen Rat erteilen und Ihnen unsere Forschungsergebnisse zugänglich machen. Ich suchte bei Universitäten, Wissenschaftlern und Philosophen Hilfe. Edinburgh ist genau der richtige Ort für eine solche Arbeit. Die Anatomie ist zu entsprechenden Diensten bestens in der Lage. Viktor, wann hören wir endlich auf, herumzureisen? Es ist aufregend, ich gebe es zu. Straßburg, Bonn, Leiden und jetzt Edinburgh. Aber lass uns doch 1 oder 2 Wochen an einem Ort bleiben, damit wir mal wieder zu Atem kommen. Ich kann nicht. Ich muss meine Arbeit beenden. Die Professoren waren hervorragend. Ich war beeindruckt von den Naturwissenschaftlern in Straßburg. Die Anatomen in Bonn waren ausgezeichnet. Und dieser arme Mann in Leiden, der so viel über das Blut und seine Zirkulation wusste, war eine rechte Offenbarung. Ich war beeindruckt von dem Alten, den wir in London aufgetan haben und der dem Nervensystem und seinen Verbindungen eine so große Bedeutung beimaß. Und du warst, glaube ich, von den Mädchen an allen Orten beeindruckt. Oh, das ist nicht fair. Mir ist nicht entgangen, dass es einige Schönheiten auf unserer Reise gab, aber das kannst du auch nicht leugnen. Möchtest du nicht für eine Weile allein weiterreisen? Ich habe meine eigene Schönheit zu Hause. Um die Wahrheit zu sagen, Ich habe eine Einladung aufs Land zu Freunden meines Vaters erhalten. Du wärst ihnen ebenfalls sehr willkommen, ich weiß das. Ich würde mich allerdings ein wenig schuldig fühlen, wenn ich dich verließe. Aber das musst du nicht. Ich bin vollkommen wiederhergestellt und soweit, dass ich ein wenig für mich allein arbeiten möchte. Ich würde doch sehr gern bei dir bleiben. Ich weiß, dass du manchmal das Gefühl hast, jemand beobachtet dich, verfolgt dich. Woher weißt du das? Ich habe nie darüber gesprochen. Ich sehe, wie du manchmal um dich blickst, aufpasst, dich umschaust, in öffentliche Gebäude schaust. Ich war nervös, ja. Ich bin mit einer Arbeit befasst, die viele schaurig finden würden. Der eine oder andere würde mich vielleicht sogar für verrückt halten. Ich weiß, dass du es nicht bist. Aber ich versichere dir, niemand folgt dir. Niemand beobachtet dich. Soll ich bei dir bleiben? Würdest du dich dann... Nein, mein lieber Henri. Was ich tun werde, dürfte kaum etwas für deine poetische Seele sein. Fahr aufs Land und wir treffen uns. In einem Monat? Sagen wir in zwei, gegen Ende des Herbstes. Bis dahin hoffe ich, fertig zu sein. Und du bist hoffentlich noch nicht mit irgendeiner schottischen Schönheit verheiratet. Meine liebe Schwester, er war keine 50 Meilen von uns entfernt. Auf einer kleinen Orkney-Insel, die nur aus einem Felsblock bestand. Meine liebe Schwester, er war keine 50 Meilen von uns entfernt auf einer kleinen Orkney-Insel, die nur aus einem Felsblock bestand. Auf der Insel gab es nur drei Hütten. Er mietete eine davon. Dann begann er seine abscheuliche Arbeit, um das Versprechen einzulösen, das er gegeben hatte. Er machte sich auf die Suche nach einem kleinen abgelegenen Haus, wo er arbeiten konnte. Du glaubst gar nicht, zu was für Leuten er in Edinburgh Kontakt aufnahm. Männer von so durch und durch schlechtem Charakter, dass ich selbst jetzt, wo ich dies schreibe, erschauere. Männer von so durch und durch schlechtem Charakter, dass ich selbst jetzt, wo ich dies schreibe, erschauere. Und doch war ich fasziniert, als er mir von seiner Arbeit erzählte. Meine Herren, ich hoffe, Sie können mir liefern, wonach ich suche. Sie sind mir von einem gemeinsamen Freund empfohlen worden. Mein Name ist Frankenstein. Wer sind Sie? Burke. Und Herr? Auferstehungshelfer. Lieferanten von Leichen. Frisch. Wie am Tag ihres Todes. Vom Henker auf den Seziertisch. Im Handumdrehen. Vom Friedhof. Zum Experimentator. Mit freundlicher Empfehlung von Burke. Und Herr. Wir trinken gern einen, Mr. Frankenstein. Unsere Arbeit macht Durst. Also, wie ist das, Viktor? Der Schädel eines Schweins, das Herz eines großen Affen, die Rippen eines Hundes, das Rückgrat einer Frau, die Augen und das Hirn frisch von jener Frau, die in Edinburgh gehängt wurde, in Wein und Brandy konserviertes Fleisch, um das zu bedecken, was ich bedecken kann, die Zunge von jener Frau, die Burke und Hare gefunden haben, mit intakten Wurzeln und Adern und verbunden mit dem Unterkiefer und dem Kehlkopf. Wenigstens wird sie besser sprechen können als meine erste Schöpfung. Ich verstand. Ich war fasziniert. Er erzählte mir, wie er inzwischen verabscheute, was er da tat. Wie er beim ersten Mal in einem Zustand fieberhafter Erregung und wilder Spekulation gehandelt hatte. Ich verstand, wie er diesmal Entsetzen empfand, als er das Gehirn eines Mitmenschen in seinen blutigen Händen hielt, wie er angestrengt versuchte, ein Gesicht neu zu erschaffen, das wenigstens einen Anflug von Schönheit zeigte, und wie er scheiterte, wie ihm graute, wenn er auf das Durcheinander von Blut und Knochen, Bändern und Adern starrenden, nur schlecht in die Höhlen passenden Augen, blank geschabten Rippen und blassrosa auf den ersten Atemzug wartende Lungen niederblickte. Mein Gott, Robert. Die Sonne war gerade untergegangen und der Mond stieg aus dem bleiernen Meer auf. Der Ort war mir grässlich geworden. Der stinkende Raum, in dem ich arbeitete, erinnerte mich nur an das Leichenhaus, dem er so ähnlich war. Aber Sie wussten, als Sie Ihr Versprechen gaben, was das bedeuten würde. Nein. Nein, mein Freund, die Verzweiflung hatte mich blind gemacht. In dieser Nacht wurde mir klar, dass ich die Kontrolle über das verloren hatte, was ich da schuf. Dieses neue Geschöpf konnte 10-mal bösartiger ausfallen als sein Gefährte. Mordete vielleicht zu seinem Vergnügen. Oh mein Gott. Ja. In der Tat. Die beiden würden sich vielleicht hassen. Sie würde sich vielleicht nicht an seine Zusage, die Nähe des Menschen zu meiden, gebunden fühlen. Es war auch möglich, dass mein erstes Geschöpf die grässliche Missgestalt seiner Gefährtin verabscheute. Und auch sie konnte verabscheuen, was sie von ihm sah und ihn verlassen, sodass er dann wieder allein war. Oder schlimmer noch, sie würden vielleicht ein Geschlecht von Ungeheuern zeugen und damit unser aller Dasein ihrem Terror unterwerfen. Hatte ich das Recht, um meiner selbst willen diesen Fluch über alle zukünftigen Generationen zu bringen? Halten Sie auf Kurs, Steuermann! Auf Kurs halten! Euer Sir! Sie noch ein Segel, Lieutenant, und setzen Sie Notanker! Nein, Sir! Robert, die Rettungsboote! Kümmern Sie sich nicht um die Rettungsboote! Captain, bitten Sie den Gast, unter Deck zu gehen. Sir, unter den Männern gibt es welche, die ihn nur zu gerne über Bord werfen würden. Er bringt Unglück, Sir! Ich kann die Männer nicht mehr halten! An dem Sturm ist er schuld, sagen Sie! Ich spürte wieder seine Gegenwart. Es war mir gefolgt. Hatte mich beobachtet. Diesen Teil seines Versprechens hatte es gehalten. Plötzlich stand es in der Tür meiner armseligen Hütte und sah zu mir herüber. Dann drehte es sich um und ging davon. Über den Strand, ins Mondlicht und in die Dunkelheit. Ich beschloss zu tun, was getan werden musste. Ich kehrte in mein Laboratorium zurück und zerstörte, was ich geschaffen hatte. Ich riss den Schädel vom Rückgrat, drehte ihn um und schüttete das weiche, weiße Gehirn aus der Hirnschale auf den Fußboden, riss das Herz aus der Höhle der Rippen und warf es ins Feuer, wo es zischend verbrannte. Ich zerrte die Lenden heraus und zerschmetterte das Rückgrat und zerschnitt die Nervenstränge und blendete dann die Augen mit einem Rasiermesser, während das Blut aus einer aufgeschnittenen Ader schoss. Wort zu brechen. Ja, das wage ich. Ich habe sehr genau und lange nachgedacht und wage es. Ich bin dir nachgeschlichen. Straßburg, Leiden, London, Oxford, Edinburgh. Wo immer du dich aufgehalten hast, bin auch ich gewesen. Als dein Schatten. Habe Kälte und Hitze und Hunger erduldet und jetzt... Wagst du es, meine Hoffnungen zunichte zu machen? Ich werde dir nicht gestatten. Nie wieder werde ich ein Wesen erschaffen, wie du eines bist. Ich werde dir nie eine Partnerin machen. Niemals! Ich habe es dir erklärt. Und du hast versprochen. Du vergisst meine Macht. Ich kann dich so elend machen, dass dir das Licht des Tages verhasst sein wird. Du kannst mir drohen. Aber ich werde tun, was ich tun muss. Soll ich kaltblütig ein Ungeheuer auf die Menschheit loslassen, dessen Vergnügen Tod und Unglück sind? Soll jeder Mann eine Frau finden, die er zärtlich lieben kann? Jedes Tier seinen Partner? Und nur ich allein bleiben. Ich hegte Gefühle der Zuneigung. Und sie wurden mir mit Spott und Verachtung vergolten. Ich schwöre dir, dass du deine Tage in Entsetzen und Elend verbringen wirst. Der Blitz wird herabfahren, der dir dein Glück auf ewig entreißt. Du magst meine anderen Gefühle zerstören, aber die Rache bleibt. Sie wird mir mehr bedeuten als Licht oder Nahrung. Denke daran. Ich werde in deiner Hochzeitsnacht bei dir sein. Liebe Schwester, wir hatten in der vergangenen Woche oder schon länger einen schweren Sturm. Letzte Nacht hat er sich endlich gelegt. Ich kann die Tage schon nicht mehr zählen, an denen wir keinen Schlaf bekamen. Ich habe die Elemente noch nie in einem solchen Aufruhr gesehen. Die Männer möchten Viktor Frankenstein in einem Rettungsboot an Land schaffen. Ich kann aber einen Mann nicht an solch einer grausamen Küste aussetzen. Er scheint entschlossen, mir seine Geschichte bis zum Ende zu erzählen. Dein Mann wird, wenn er sie liest, falls er sie liest, Gelegenheit haben, den Kopf zu schütteln, an seinen Zähnen zu saugen, wie er das zu tun pflegt, und zu meinen, er habe den Eindruck, dass dein Bruder ein wenig großzügig mit der Wahrheit umgehe. Ich mag Frankenstein seiner Aufrichtigkeit wegen, liebe Schwester. Ich fuhr zu dem Cottage, wo Henri Freunde seiner Familie besucht hatte. Ich war sicher, dass er mit mir nach Hause zurückkehren würde. Schließlich waren wir schon viele Monate fort. Ich wurde mit der Nachricht empfangen, dass die Familie in der Kapelle versammelt sei. Wir haben uns versammelt, um den unfassbaren Tod eines lieben jungen Freundes zu betrauern. Henri Clerval. Mein lieber Freund Henri. Getötet, brutal ermordet, während er als Gast hier bei uns in Schottland weilt. Ich taumelte gegen eine Bank und fiel zu Boden. Mein lieber Freund Henri. Justine, die mehr eine Freundin als eine Hausangestellte gewesen war. Und William, mein geliebter Bruder. Oh, mein lieber, lieber Freund. Es ist, als wärest du erst gestern getötet worden. Seine Kehle herausgerissen, wie von einem abscheulichen Tier. Niemand wusste, wie es geschehen war und wer es getan hatte. Ich wusste es. Ja. Ich wusste es. Schrecklich. Ihr Leben ist schrecklich gewesen. Noch viel Schlimmeres sollte folgen. Viktor. Viktor. Kommst du wieder zu dir? Vater? Dem gütigen Himmel sei Dank. Wie lange war ich? Du wärst beinahe gestorben, mein lieber Junge. Ich wünschte, ich wäre... Nein, nein. Wage es nicht, so etwas zu sagen, Viktor. Es ist ja auch nicht wahr. Ist Henri nicht gestorben? Und dein Sohn, William, und die liebe Justine, unser Hausmädchen, das uns selbst noch im Tod die Treue gehalten hat? Ja, ja, es stimmt, dass sie tot sind. Es stimmt, dass dein schlafender Geist erfüllt war von ihnen. Du hast geträumt, hast dich des Mordes bezichtigt, aber das ist ja nicht wahr. Du warst 100 Meilen weit fort als der liebe Henri, als er... Du kannst die Wahrheit nicht wissen, Vater. Er kannte nur einen Teil davon, der arme Henri. Er hat dafür bezahlen müssen, dass er mein bester Freund war. Man hat es mir heimgezahlt, wie angedroht. Du musst dich jetzt ausruhen, mein Junge. Bitte, bitte bring mich dorthin, wo ich vergessen kann, wo ich mich selbst, mein Dasein und die ganze Welt vergessen kann. Wir kehren nach Hause zurück, sobald du wieder reisen kannst. Aber erst einmal habe ich dir diesen Brief einer lieben und treuen Freundin zu übergeben. Mein liebster Freund, ich habe zu meiner größten Freude einen in Paris geschriebenen Brief deines Vaters erhalten. Du kommst Tag für Tag näher. Und ich darf hoffen, dich in weniger als 2 Wochen wiederzusehen. Der vergangene Winter, den ich in banger Sorge um dich verbracht habe, war eine sehr traurige Zeit. Ich hoffe, in deinem Gesicht Frieden zu lesen und feststellen zu können, dass dein Herz nicht gänzlich des Trostes und der Ruhe ermangelt. Deine dich liebende Elisabeth. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du wieder da bist. Ich fürchte, ich bin noch etwas durcheinander im Kopf. Du hast viel leiden müssen, Viktor. Ich werde dich aber nicht nach Einzelheiten fragen. Ich verspreche es dir. Danke, meine Liebe. Ich habe die Sorge, du könntest dich mir verpflichtet fühlen. Bitte. Ich muss es einmal aussprechen. Elisabeth. Wir beide wissen, dass unsere Ehe seit unseren Kindertagen der Wunschtraum deiner Eltern war. Als Kinder waren wir einander zugetan, Spielgefährten und echte Freunde, als wir älter wurden. Könnte es sein, dass du seit damals nicht mehr wünschst? Bitte. Als diese Freundschaft. Elisabeth, du weißt, was ich fühle. Nein, nein. Das weiß ich nicht. Du bist auf Reisen gegangen, hast einige Jahre an der Universität verbracht und bist so oft unglücklich gewesen. Ich liebe dich, Viktor. Elisabeth. Bitte. Ich muss dir etwas sagen, aber ich werde dir mein Geheimnis erst am Tag unserer Hochzeit anvertrauen können. Für den Augenblick lass uns kein Sterbenswörtchen mehr darüber verlieren. Gut. Sie haben also geheiratet. Haben Sie die Drohung Ihres Geschöpfs vergessen? Nein. Ich trug vorsichtshalber stets eine Pistole und einen Dolch bei mir. Ich war beständig auf der Hut. Elisabeth war so glücklich. Noch ein Glas Champagner, Elisabeth? Oh ja, danke. Du bist so erregt, mein lieber Viktor. Was ist los? Nichts. Ah, Viktor, ich kenne dich seit unserer Kinderzeit. Deshalb kannst du das, was du empfindest, nicht von mir mit deinem Blick verbergen oder... Dadurch, dass du einen unangenehmen Gedanken mit einer Handbewegung abtust. Na, was fürchtest du? Still, meine Liebe. Sei ruhig. Noch eine Nacht und wir werden in Sicherheit sein. Aber diese Nacht ist schrecklich. Schrecklich. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber wenn ich diese Nacht sicher überstehe, dann wird alles gut werden. Ah, Viktor. Viktor. Also, es ist spät. Zeit, sich zurückzuziehen, meine liebste Elisabeth. Ja. Du wirst es vielleicht seltsam finden. Aber ich fürchte mich auch ein wenig. Wovor fürchtest du dich? Vor dir, glaube ich. Du weißt ja, was für ein behütetes Leben ich geführt habe. Ich habe ein bisschen Angst. Meine Liebe. Süße Frau. Vielleicht fürchten wir uns beide ein wenig zu viel. Ich komme gleich hinauf zu dir. Sie verließ mich und ich ging hinaus, blickte noch eine Weile von der Terrasse über die im blassen Mondlicht liegenden Wiesen zu den Bergtälern hinüber. Ich wusste, dass ich in dieser Nacht meinem Feind gegenübertreten musste. Und dass dies all meinen Mut erfordern würde. Ich ging durch den Speisesaal, in die Hotelhalle und zur Treppe, als... Elisabeth! Nein! Ruhig, mein Freund. Bitte weinen Sie nicht. Ganz ruhig. Sie müssen Ihre Kräfte schonen. Sie müssen Ihre Kräfte schonen. Sie lag da, leblos, starr, hingeworfen auf das Bett. Ihr Kopf hing herab. sah ihr blasses, verzerrtes Gesicht, das halb von ihrem Haar verdeckt war. Wohin ich heute auch schaue, immer sehe ich ihren blutlosen Körper vom Mörder auf das Brautbett geworfen. Die Wiesenblumen da verstreut, wo sie sie hingetan hatte, als wir das Zimmer bezogen. Ich blickte von ihr zum Fenster und dort grinste es mich an. Das Ungeheuer war da. Dort, am Fenster. Es schien voller Hohn auf den Körper meiner lieben Frau zu deuten. Ich stürzte zum Fenster und schoss. Es entfloh mit der Schnelligkeit des Lichts, sprang in den See und schwamm in die Dunkelheit hinein. Meine liebe Frau wurde unter dem blühenden Kirschbaum bestattet, den sie so sehr geliebt hatte. 2 Tage danach erzählte ich meinem Vater, was ich ihnen offenbart habe. Was wirst du tun, Viktor? Ich muss gehen, Vater. Ich muss fort. Ich muss noch etwas zu Ende bringen. Bitte, mein lieber Junge. Du bist alles, was ich auf dieser Welt noch habe. Verlass mich nicht. Ich bitte dich. Ich habe mir selbst an der Leiche meiner lieben Frau ein Versprechen gegeben. Ich muss fort. Wenn die liebe Elisabeth noch am Leben wäre, müsstest du dann auch fort. Es hat mit ihrem Mord zu tun. Ich fürchte, Viktor, dass ich dich, wenn du gehst, nicht wiedersehen werde. Ich bin ein alter Mann. Ich hab etwas auf die Welt losgelassen, was so grauenvoll, so schrecklich ist, dass ich es wieder entfernen muss. Auf die Welt losgelassen? Aber was? Was denn? Ach, Vater. Du musst mir vergeben. Ich habe ein lebendes Geschöpf gemacht. Es atmet, es sieht und fühlt und es mordet. Ja, hast du den Verstand verloren? Nein, Vater, nein. Ich habe geglaubt, ich könnte ein neues Leben, ein lebendes Wesen erschaffen. Das ist Gotteslästerung! Als ich anfing, Vater, war ich ganz erfüllt von der Idee. Ich dachte nicht an Gott. Ich machte weiter und immer weiter und schuf dieses Monstrum. Aber zu welchem Zweck, Viktor? Es gab keine Gründe, Vater, außer meiner unbezweifelbaren Ignoranz und meinem Ehrgeiz. Und jetzt? Es hat Elisabeth umgebracht. Nein. Es hat William und Henri und Justine ermordet. Es hat sie umgebracht, weil es nicht seinen Willen bekam. Ich muss ihm bis an das Ende der Welt folgen und es töten. Das ist alles, was ich tun kann. Ihm folgen? Aber wohin? In die Berge, auf Gletscher, in Höhlen, an dunkle Orte. Ich muss es verfolgen, Vater. Ganz allein? Ich werde nicht scheitern. Ich darf nicht, Vater. Die Menschen, die an ihre Weisheit glauben, sind so unwissend. Sie machen sich Illusionen, wie ich es getan habe. Ich habe dafür bezahlen müssen. Denn wenn man die Flasche des Lebens öffnet, so bringt man unbekanntes, nicht vorstellbares Unglück über die Welt. Viktor, ich möchte, dass du, bevor du aufbrichst, mit mir kommst, mit mir zusammen niederkniest und deinen Schöpfer um Vergebung bittest. Vater, ich kann nicht vor Gott treten. Ich kann nur eines tun. Ich schwöre, dass ich den Dämon verfolgen werde, bis einer von uns, er oder ich, in dem tödlichen Kampf unterliegt. Verzeih mir, Vater. Sei mir und bete du für mich. Mr. Bolton. Sir. Wir kommen zu nah ran. Wenn wir die Durchfahrt zum Binnenmeer finden wollen, was können wir anderes tun? Was mir Kummer macht, Sir, ist, die See friert hinter uns zu. Wir werden zum Binnenmeer durchbrechen. Wir müssen. Oder wir liegen den Winter im Eis fest. Wenn das geschieht, müssen wir sterben. Entweder holt uns die Kälte oder der Mangel an Nahrungsmitteln. Wir werden zu einem Geisterschiff, das vom Eis des stillen Meeres eingeschlossen wird. Wir fahren weiter. Ich muss protestieren, Sir. Meuterei? Nicht meinetwegen, Sir. Die Männer kennen die Qualen, die die Kälte dieser Gegend verursacht. Der Wind dringt bis auf die Knochen. Das Eis fliegt wie Rasiermesser im Wind und schneidet tiefe, blutende Wunden ins Fleisch, die dann gefrieren. Ich lege die Hand auf die Ankerkette und schon friert die Hand fest. Sie würden umkehren. Ich würde umkehren. Oder wir könnten hier sterben. Wozu? Bitte, hören Sie auf mich, Sir. Wenn wir bis morgen Mittag die Durchfahrt nicht gefunden haben, machen wir kehrt. Danke, Sir. Wie geht's dem Passagier? Ich glaube, er wird immer schwächer. Gestern Abend fuhr er in seiner Geschichte fort und fing dann an, konfuses Zeug zu reden. Tut mir leid, Sir. Aber er hat uns auch Unglück gebracht, so viel steht fest. Ja. Vielleicht hat er das. Viktor, Sie müssen jetzt endlich versuchen, sich auszuruhen. Ich muss an Land. Ich muss ihm wieder folgen. Ich bin ihm über Berge und durch Flüsse gefolgt. Ich muss ihm nach. Sollte ich sterben, schwören Sie mir dann, es zu töten? Können Sie nicht verlangen. Versprechen Sie mir. Sie müssen es dann aus dem Leben entfernen. Ich werde Ihnen beistehen und die Klinge führen, die seinem Leben ein Ende macht. Bitte. Ruhen Sie sich jetzt aus. Morgen werden wir sehen, dass Sie aus dem Eis rauskommen. Das können Sie nicht tun. Sie haben mir versprochen, mich zu ihm zu bringen. Sie haben mir zugesagt, dass ich an Land gehen kann, bevor Sie umkehren. Es ist dort im Eis. Es ist da und wartet. Sie können in Ihrem Zustand nicht daran denken, von Bord zu gehen. Sie würden nicht überleben. Oh Gott, ich war mir so sicher. Aber jetzt weiß ich, dass alles, was ich erreicht habe, weniger als Staub ist. Wie jener Erzengel, der nach der Allmacht griff, bin ich an die ewige Verdammnis gekettet. Ich durchmaß in meinen Gedanken den Himmel, bis ich fiel, wie der Erzengel gefallen ist. Meine liebe Schwester, ich schreibe dir dies, um dich wissen zu lassen, dass wir von Gefahren umgeben sind. Es mag sein, dass wir England nie wiedersehen. Wie der Lieutenant befürchtet hat, sitzen wir am Eis fest. Es gibt keinen Ausweg. Und das Eis droht, das Schiff zu zerquetschen. Wenn der morgige Tag keine mildere Brise bringt und unsere Durchfahrt nach Süden öffnet, ist unser Schicksal, denke ich, besiegelt. Herein! Nun? Sir, Captain, ich bin beauftragt, für die Mannschaft zu sprechen. Wir sind mit offenen Augen auf diese Reise gegangen. Aber wir hätten gerne eine Garantie, Sir. Weiter. Dass wir, falls sich das Eis morgen nach Süden hin öffnet, nicht daran denken, weiter in das nördliche Eis zu fahren, sondern umdrehen und nach Süden segeln. Matrose, was verlangt ihr von eurem Kapitän? Dass er seinen ursprünglichen Plan aufgibt? Ihr selbst habt dies eine ruhmreiche Expedition genannt. Das hier ist nicht die Südsee. Als ihr für die Fahrt angeheuert habt, wusstet ihr, worum es ging. Ihr seid mitgefahren, weil ihr alle tapfere Leute seid. Ihr seid bestrebt, der Menschheit einen nützlichen Dienst zu erweisen und bereit, den Tod hinzunehmen, wenn er ehrenvoll ist. Vielleicht. Wollt ihr, dass man sich an euch erinnert als an Männer, die vor ein bisschen Kälte, ein wenig Gefahr zurückgeschreckt sind? Soll man an euch als an die Mannschaft denken, die ihren Kapitän in Schmach und Schande hineingezogen hat? Ihr könnt als Entdecker heimkehren. Ich werde den Leuten mitteilen, was sie sagen sollen. Ich bin kein Feigling. Und von den Leuten ist es auch keiner, Sir. Matrose, solltet ihr euch für die Rückfahrt entscheiden, dann werde ich das respektieren. Ich kann nur hoffen, dass euer Mut wiederkehrt. Meine liebe Schwester, das Eis drückt jetzt schwer gegen das Schiff und wir werden Glück haben, wenn wir lebend davonkommen. Frankenstein wird von Stunde zu Stunde schwächer. Sowohl der Lieutenant als auch ich befürchten, dass er nicht mehr lange unter uns weilen wird. Er verfällt. Während ich durch das Lampenlicht auf sein blasses Gesicht schaue und wie er da in eine Decke gehüllt in der unteren Koje zusammengekrümmt liegt. Sein Schlaf ist unruhig. Ich werde wieder schreiben, wenn ich Erfreulicheres zu berichten habe. Sehen Sie mal, Sir. Das Eis schließt uns immer fester ein. Ich habe Sie ja gewarnt, Sir, dass wir hier lebendig begraben werden würden. Lieber Gott, der Himmel von einem stumpfen Stahlgrau wie eine Messerklinge. Und die Sonne streift nur soeben den Rand der Welt. Wenn wir es, wenn wir auch nur den Schimmer von Wasser sehen. Dann steuern Sie uns da hinein, vielleicht kommen wir frei. Ich lese diesen Brief noch einmal durch, in dem Wissen, dass er dich höchstwahrscheinlich nicht erreichen wird. Gleichwohl muss ich in meinem Bericht festhalten, was ich sah, als ich in meine Kajüte zurückkehrte. Mein verhasster Zeuge. Tod. Nein! Du! Weg von ihm! Lass ihn in Ruhe! Hat er mich in Ruhe gelassen? Seien Sie unbesorgt. Ich habe nicht die Absicht, Sie zu töten. Was sehen Sie? Die riesenhafte Kopie eines Menschen. Ungeschlacht, struppig und Fleisch von der Farbe einer Made. Einen sabbernden Mund, tote Augen in einem riesigen Schädel. Ich sehe eine widerliche, abstoßende Scheußlichkeit. Ist es das, was du von mir zu hören erwartest? Und Sie sehen hier meinen Schöpfer. Seine Selbstsucht, seine Großzügigkeit, seine Grausamkeit. Womit er etwas erschuf, was er nicht zu vollenden vermochte. Er hat nicht ein Zehntausendstel des Leidens erdulden müssen, das mir im Laufe meines Lebens zuteil geworden ist. Meinen Sie, das Todesröcheln Clervals sei Musik in meinen Ohren gewesen? Ich war mir selbst zuwider. Jetzt ist es vorbei. Wirklich und wahrhaftig? Wirklich. Wahrhaftig. Ich will nun allein sein. Ich will vergessen, dass ich einst Lebewesen kennenzulernen hoffte, die mir mein Äußeres nachsehen und mich lieben würden. Der gefallene Engel wird der arglistige Teufel. Und doch hatte selbst dieser Feind Gottes und der Menschen in seinem Elend Freunde und Gefährten. Ich habe keine. Verdienst du denn welche? Was kann er ihnen schon von meinem Leiden erzählt haben? Dass ich die Liebreizenden mordete, die Unschuldigen erwürgte. und den Gottesfürchtigen die Kehle herausriss. Und wer ist als nächster dran? Ich werde in das Eis und die Kälte hinausgehen und mitnehmen, was es zu einem gewaltigen Scheiterhaufen braucht. Ich werde in den Flammen baden und frohlocken. Ich werde die Sonne und die Sterne nicht mehr sehen, den Wind nicht mehr auf meinen Wangen spüren. Augenlicht, Gefühl und Verstand werden vergehen. Und nach dem Feuer werden die Winde meine Asche ins Meer wehen und mein Geist wird in Frieden ruhen. Meine liebe Schwester, wenn du dies liest, so halte dich fest an deinen Mann und deine Kinder und sei froh, dass du nie sahst. Es. Ihn. Wie er über die Decks und über Bord auf das brüllende Packeis sprang und sich in den Wind und die dunklen, stahlgrauen Schatten des Schnees und die niemals endende, heulende Nacht des arktischen Winters stürzte. Und die niemals endende, heulende Nacht des arktischen Winters stürzte. Er wurde bald fortgerissen und war in der Dunkelheit und Ferne verschwunden. Frankenstein von Mary Shelley. Hörspielbearbeitung Nick McCarthy. Aus dem Englischen von Barbara Rojan Dyke. Dritter Teil. Die Rollen und ihre Darsteller: Frankenstein Hansa Cipionka, Robert Jens Wawritschek, Geschöpf Peter Lick, Elisabeth Sevirora, Vater Ernst August Scheppmann, Henri Clerval Werner Wölbern, Lieutenant Christian Redl. In weiteren Rollen Gunda Aurich, Roland Jankowski, Robert Meller, Klaus Niehoff und Tom Zahner. Technische Realisation Ese Siewicke und Barbara Göbel. Regieassistenz Alexandre Powels. Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1999. Redaktion und Dramaturgie Johann M. Kamps.